Ohrensausen, das Audiomagazin von Wissen.de. Heute am Mikrofon Jörg-Peter Orbach. Herzlich willkommen zu Ohrensausen. Am 12. November 2008 feiert einer der ganz großen deutschen Komiker seinen 85. Geburtstag. Bernhard Viktor Christoph Karl von Bülow, dem Publikum besser bekannt als Loriot. Wir gratulieren herzlich mit einem Beitrag von Michael Fischer, Kleine Katastrophen und großer Geburtstag. Guten Abend, meine lieben Freunde. Heute habe ich Ihnen eine Steinlaus mitgebracht, das kleinste Nagetier unserer Heimat. Loriot ist Kult. Unter die heutigen sogenannten Comedy-Stars mag man ihn nicht einreihen. Weder wildfuchtelnd vor einem Riesenpublikum im Fußballstadion, noch im Halbrund sitzend mit anderen kahlauernden Köpfen will man ihn sich vorstellen. Sein genuiner Platz ist das Sofa. Ein antiquiertes, rotes Möbelstück, auf dem er milde lächelnd über vermeintlich Alltägliches sinniert. Kein Zweifel, Loriot ist das Fossil des deutschen Humors. Doch so wenig zeitgeistgemäß dieser feinsinnige Meister der subtilen Komik wirkt, er hat längst Kultstatus erreicht. Loriot gibt es als Bettwäsche und Tempotaschentuch, als Kunstdruck und als Baseballkappe. Seine Filme sind in jeder Videothek zu haben und seine Sketche werden sogar von Siebtklässlern der Theater AG des Gymnasiums Neckar-Tenzlingen gespielt. Aus Anlass seines 85. Geburtstages findet im Berliner Museum für Film und Fernsehen die bisher größte Loriot-Ausstellung statt. Unter dem Titel Loriot, die Hommage, präsentiert sie bis zum 29. März 2009 erstmals das gesamte Lebenswerk Vico von Bülows und darüber hinaus bisher unveröffentlichte Werke aus dem Privatarchiv. Auch auf zahlreichen Theatern werden die Werke von Loriot zu erleben sein. Unter anderem zeigt das Schiller-Theater in Berlin bis Ende des Jahres eine Auswahl aus Loriots dramatischen Werken. Loriot-Fans, auf nach Berlin! Ich heiße Erwin und bin Rentner. Und in 66 Jahren fahre ich nach Island. Und da mache ich einen Gewinn von 500.000 Mark. Und im Herbst eröffnet dann der Papst mit meiner Tochter eine Herrenboutique in Wuppertal. Gesamtkunstwerk und Professor. Als Zeichner von Cartoons für die Magazine Stern und Quick hat Bernhard Viktor Vico Christoph Karl von Bülow alias Loriot in den 50er Jahren angefangen. Mittlerweile umfasst seine Bibliografie 35 Werke. Hinzu kommen CDs, Videos und DVDs. Loriot und seine Stücke oder deren Bearbeitungen sind im Theater ebenso zu sehen und zu hören wie auf der Opernbühne und im Konzertsaal. Cartoonist, Schriftsteller, Dramatiker, Sprecher und Regisseur. Loriot ist alles in einer Person. Als Schauspieler zählt er noch immer zu den beliebtesten Deutschlands. Er hat den Deutschen Schallplattenpreis bekommen und den Deutschen Kleinkunstpreis, die Goldene Kamera und den Goldenen Löwen. Er ist Mitglied des PEN und Träger des Großen Verdienstkreuzes mit Stern. Richard Wagners Ring des Nibelungen hat der Musikliebhaber und Wagner-Fan Loriot zu einem kurzweiligen, vierstündigen Der Ring an einem Abend kompiliert. Holleri, du Dödel-Di, diri, diri, Dudel-Dö. Seit 2003 ist der Dr. H.C. darüber hinaus auch Honorarprofessor. Zwar hat Vico von Bülow sich jahrelang gegen diese Ehrung und den damit verbundenen Lehrauftrag für das Fach Theaterkünste gewehrt, doch gab er dem Drängen der Berliner Universität der Künste schließlich nach. Bei der Übergabe der Ernennungsurkunde raunzte er vor seinen zukünftigen Kollegen: Durch mutwilliges Ignorieren meines ohnehin seit 15 Jahren behinderten Ruhestandes und mit der in Künstlerkreisen verbreiteten Bedenkenlosigkeit ist es heute der Universität der Künste gelungen, im Rahmen einer Feierstunde das Durchschnittsalter ihrer Professoren bedrohlich anzuheben. Da ist sie wieder, diese feine loriotische Sprachkomik. Was aber zeichnet ihn aus, den loriotischen Humor, der ihn zur Kultfigur gemacht hat? Früher war mehr Lametta. Dieses Jahr bleibt der Baum grün, naturgrün. Mit frischen, natürlichen Äpfeln. Naturfrisch und umweltfreundlich. Und wann kriege ich mein Geschenk? Jetzt wird erst der Baum fertig geschmückt. Dann sagt Dicky ein Gedicht auf, dann holen wir die Geschenke rein, dann sehen wir uns die Weihnachtssendung im ersten Programm an, dann wird ausgepackt und dann machen wir es uns gemütlich. Nein, Walter. Erst holen wir die Geschenke rein, dann sagt Dicky ein Gedicht auf und wir packen die Geschenke aus. Dann machen wir erstmal Ordnung, dabei können wir Fernsehen und dann wird's gemütlich. Und wann kriege ich mein Geschenk? Oder wir sehen uns erst die Weihnachtssendung im dritten Programm an, packen dabei die Geschenke aus und machen es uns dann gemütlich. Die Welt ist hinreißend komisch. Er ist keiner, der andere bloßstellt, wie etwa Stefan Raab. Er ist nicht zynisch wie Dieter Hildebrandt und nicht infantil wie H.P. Kerkeling. Er hat nichts Aggressives und nichts Boshaftes. Und er denunziert nicht. Wer glaubt, Humor bestehe darin, sich über andere Leute lustig zu machen, hat den Humor nicht verstanden. Um komisch zu sein, muss man vor allem sich selbst zur Disposition stellen, hat Loriot einmal gesagt. Sein Nonsens ist aber ebenso wenig inhaltslos wie der eines Helge Schneider. Während ein blödelnder Otto Walkes mit seinen Figuren verschmilzt, hält Loriot zu den Seinen Abstand. Was ihn mit dem Ostfriesen verbindet, ist, in Rollen zu schlüpfen. Allerdings nimmt sich Loriot oft Akademiker vor, sei es als Professor E. Dammholzer, der an einer extremen Verkleinerung lebender Menschen arbeitet, oder als Professor Chimek, der über die Bedrohung der Steinlaus referiert. Im Trickfilm treten sie als Dr. Vogler vom Institut für modernes Jodeln auf oder als Dr. Sommer von der Tierpädagogischen Hochschule, der einen sprechenden Hund präsentiert. In der Loriot'schen Interpretation geraten alle diese Auftritte zur Groteske. Die Charaktere sind derart von sich überzeugt und mit sich selbst und ihrem Thema beschäftigt, dass sie gar nicht merken, wie absurd ihre Ausführungen eigentlich sind. Die Komik à la Loriot ergibt sich aus dem Zusammenspiel von Gestus, formelhaft gespreizter Sprache und dem Aneinander-Vorbeireden. Und Herr Blömann, Ihre Lieblingsfarbe? Grau. Aber nicht so grau, mehr grün-grau, ins Bräunliche. Eine Art braun-grau mit grün. Ein braun-grün-grau. Braun-grün-grau. Es schadet auch nichts, wenn es ein bisschen ins Bläuliche hinüberspielt. Hauptsache, es ist grau. Danke. Braun-grau. Vielen Dank, Herr Blömann. Es könnte auch etwas rot mit anklingen. Das genügt, Herr Blömann. Ein braunrot, aber im Ganzen grau. Ja, ja. Also ein grünlich-blaues braunrot-grau. Es kommt nicht so genau darauf an, Herr Blömann. Doch, doch. Sie sehen nachher in so einer Tabelle nach und da steht dann bei grau, Herr Blömann schlägt seine Gattin oder etwas Ähnliches. Kommunikationsstörung hat Loriot einmal als sein Hauptthema bezeichnet und sich selbst als Humorist, den vor allem die menschlichen Verhaltensweisen interessieren. Dementsprechend häufig richtet Loriot seinen Fokus auch auf Alltagssituationen. Meist sind es Paare, die er beim Betten- oder Anzugkauf zeigt, im Restaurant oder bei der Liebe im Büro. Was Loriot und seine kongeniale Partnerin Evelyn Hamann in herrlicher Slapstick-Manier in den TV-Sketchen und später in den Kinofilmen Ödipussy und Papa Ante Portas ausführten, ist so komisch wie tiefgründig. Denn die Situationskomik lebt von den Verklemmtheiten der Figuren, von deutscher Autoritätshörigkeit und von unaufhörlichen Missverständnissen. Und was zunächst als Idylle aussieht, endet bei Loriot meist in einer kleinen Katastrophe. Die Welt, sie ist hinreißend komisch aus der Perspektive von Loriot. Was aber dahinter steckt, ist genau beobachtet, typisch deutsch und durchaus ernst zu nehmen. Obwohl Bühnenbild, Kostüm und Requisiten längst überholt sind, der subtile Humor und die vielfache Absurdität der Wirklichkeit sind es nicht. Und das Engstirnige und Verklemmte sind ohnehin anthropologische Größen. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch, Herr Professor. Advent. Es blaut die Nacht, die Sternlein blinken, Schneeflöcklein leiser niedersinken. Auf Edeltännleins grünem Wipfel häuft sich ein kleiner weißer Zipfel. Und dort, vom Fenster her, durchbricht den dunklen Tann ein warmes Licht.